Die pubertäre Gesellschaft. Es gibt diesen Moment im Leben eines jeden Menschen, in dem eine große, vermutlich die größte Transformation beginnt, und das ganz ohne sein Zutun. Im Alter zwischen 10 und 14 Jahren beginnt die unter unserem Gehirn sitzende Hirnanhangdrüse, Hormone auszustoßen. Hormone kann man sich als Datenträger mit Befehlen für den Körper denken. Der Befehl, der zu Beginn unserer Pubertät losgeschickt wird, lautet kurz Wachsen. Es gibt eine gewisse Parallele zu diesem Entwicklungssprung, das Internet und unsere Gesellschaft. So wie diese Drüse plötzlich Informationen in alle Winkel unseres Körpers schickt, so erlaubt das Internet plötzlich Informationen in unbekanntem Ausmaß nahezu allen Menschen zugänglich zu machen. Die Folgen sind vergleichbar. So wie jeder Mensch in der Pubertät von all dem Wachstum verwirrt wird, so wird unsere vernetzte Gesellschaft von all den Informationen überfordert. Jeder Einzelne von uns muss heute täglich mehr Informationen verarbeiten als unsere Vorfahren vor 200 Jahren in einem Jahr. Der Wirtschaftsjournalist Paul Mason schrieb 2016 in seinem Buch »Postkapitalismus – Grundrisse einer kommenden Ökonomie«: Der durchschnittliche Teenager mit einem intelligenten Gerät führt ein psychologisch stärker vernetztes Leben als der schrägste Computerfreak vor 15 Jahren. Damit haben natürlich auch die zu Geschichten verwobenen Informationen rasant zugenommen. Wir befinden uns in einer Ära, die der Literaturwissenschaftler Jonathan Gottschall als Story Explosion bezeichnet, denn neue Erzähltechnologien ermöglichen es den Menschen, Geschichten in nie dagewesenem Ausmaß und mit bislang unbekannter Raffinesse zu erzählen. Virtuelle Realität, personalisierte Newsfeeds, Geschichten, die der Zuschauer in Echtzeit anpassen kann, Deepfakes, all das macht es uns schwerer, mit der Art und Weise umzugehen, wie Geschichten uns verwirren und entzweien können. Wenn wir nicht aufpassen, könnten sie die gemeinsame Realität, auf die wir alle angewiesen sind, zum Einsturz bringen, warnt Gottschall. Neue Geschäftsmodelle, mutmaßlich innovative Ideen, aber auch unzählige Minderheiten, die bisher keine Plattform hatten, dringen mit ihren Narrativen zu uns durch. Ideologien und Lager spalten sich auf, Diskurse werden schneller und hitziger, alte Verlässlichkeiten und Denkmodelle täglich hinterfragt.